Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Walching. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Robert Hültner. Zweiter Teil. Dezember 1922. In Walching, einem Dorf in den Alpen, wird ein junges Mädchen ermordet. Als Tatverdächtige werden drei Vaganten festgenommen. Der Fall scheint klar zu liegen. Doch Inspektor Cayetan, von der nahen Polizeidienststelle zu einer Routineuntersuchung nach Walching geschickt, stößt bei seinen Ermittlungen auf widersprüchliche Aussagen. Die Dorfbewohner sind Cayetan bei seiner Arbeit kaum behilflich. Der Vater des ermordeten Mädchens, in der Revolutionszeit als Bauernrat aktiv, gibt sich verschlossen. Der Bürgermeister des Ortes hält Informationen zurück. Cayetan erkennt, dass es sich wohl kaum um einen einfachen Raubmord handelt. Sind Sie auch schon auf, Herr Inspektor? Machen Sie Urlaub da drin, gell? Ich hab ausdrücklich angeschafft, dass ich unverzüglich informiert werden möchte. Und? Wo bleibt Ihr Rapport? Sie schwingen sich augenblicklich nach Dornstein, haben Sie verstanden? Aber die Sache ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Wenn Sie die einfachsten Ermittlungen nicht durchführen können, dann frage ich mich schon, ob Sie den richtigen Beruf ausgesucht haben. Warum Sie die von Minger zu uns runtergeschickt haben, wird mir allerlei klarer. Ich weiß bloß noch nicht, ob man darauf was einbilden soll, dass man sie gerade zu mir versetzt hat. Geh, Frau Leitnermann, geh zu. Herr Kriminalrat, Ich hab heute Nachmittag Ihren Rapport am Tisch. Haben Sie verstanden? Die Zeit vertritt und gehen Sie bei mir. Sie fix. Was sagt er denn, der Herr Kriminalrat? Fragen Sie nicht so scheinheilig. Was soll denn das heißen? Was das heißen soll, Franks? Dass Sie, weil es auf Feiertag zugeht und Sie die unfeierliche Sache so schnell wie möglich aus dem Dorf haben wollen, beim Kriminalrat über mich beschwert haben. Halten Sie mich für ganz deppert. Was? Arschloch. Ja, guten Morgen, Herr Inspektor. Hä? Ja, na. Guten Morgen, Herr Major. Wie kommen Sie denn vorwärts? Gut, hoffe ich. Man wird schon unruhig. Es ist schwieriger, als ich mir vorgestellt habe, Herr Major. Ja? Aber, Herr Inspektor, sagen Sie, es spricht doch alles gegen diese Halunken. Oder etwa nicht? Fast alles, muss man sagen. Ach, was? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Doch nicht jemand von hier? Entschuldigen Sie mich, Herr Major. Ich muss rüber in Gendarmerie. Ah, natürlich. Aber Sie denken doch nicht im Ernst. Ich bitte Sie. Wiederschauen, Herr Major. Ich bin jetzt gerade recht präsent. Natürlich. Wiederschauen. Los, weiter. Und viel Erfolg, Herr Inspektor. Das wünsche ich Ihnen. Ja, danke schön. Aufgeschniedelter. Sagen Sie mal, wann geht das Postauto nach Dornstein? Um 3:15. Zwingst du was? Gerade so. Wachtmeister, was tun wir jetzt? Mir fällt nichts mehr ein. Tja. Was tun wir? Mit einem Doktor bin ich gestern auch noch zusammengerückt. Weil der so kariert dahergeredet hat, er war sich sicher, dass die drei nicht waren. Aber es scheint bloß einer, der sie wichtig machen möchte. Boah, nun für sie tut er das nicht. Schwafleiß. Kannte ich nicht so. Nein. Aber es ist wahr. Seit sie ihm fast einmal das Haus angekannt haben, ist er ein wenig seltsam geworden. Das Haus angekannt? Zwingst du was das? Ja, dann fragen sie mich was. Aber wer es gewinnt, das wissen wir bis heute nicht. Da schau her. Tja, also, ich habe jetzt nur mal das Alibi vom Erbe überprüft. Mhm. Sowohl die Schwester als auch die alte Kramerin, die mit der Erbmutter im Zimmer ist, sagen, dass er und sie am Nachmittag da gewesen sind. Das wissen wir. Die alte Kramerin sagt zwar, dass für eine gute Stunde von seiner Tochter zum Einkehren abgeholt worden ist, aber wie es zurückgekommen ist, waren die zwei alle noch da gewesen. Mhm. Und das erst, wie es schon finster geworden ist, 14. Mhm. Die Schwester meint dagegen, sich zu entsinnen, dass es nur hey gewesen war. Hey. Aber mehr wäre eine halbe Stunde Unterschied, schaut da nicht aus. Also in der Zeit kann man nichts anstellen. Genau. Das Einzige, das ist mir gestern auf die Nacht noch eingefallen. Ja? Ja, ich sag schon. Der Hof von Hutterbauern ist gute 300 bis 400 Meter vis-à-vis von Erba. Ja, also. Herr Inspektor, was ist denn los? Wo wollen Sie denn hin? Hutter, Hutterin, es müsst ihr uns noch mal sagen, was es an dem Tag, wo das mit der Sunny geschehen ist. Gesehen habt's? Nix, da kann ich dir nichts Neues erzählen, Adam. War ja so ein grimmiges Wetter. Nein, Adam, wir taten's dir sagen. Tja, dann. Dass sie es droh kriegt, die Saubergage. Die arme Sunny. Sie ist ja oft herumgewesen bei uns. Furchtbar, furchtbar. Wäre gleich ganz rärert, wenn ich dran denk. Was? Sie ist oft bei einer gewesen? Nun freilich, Herr Inspektor. Das Liesel und Sunny, das waren ja die allerbesten Freundinnen, die sich einer vorstellen können. Wer ist Liesel? Dirn von Hutter, Herr Inspektor. Ich muss mit ihr reden. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist halt nicht bei mir. Nein, sie ist schlecht beieinander, hat sie gesagt. Sie ist ins Dorf oben. Es ist ihr so arg angekommen, das mit der Sani. Sie ist ganz auseinander seit der Zeit. Ja, wir haben ja alle. Sie darf ja die Letzte gewesen sein, die mit ihr einen Sonntagnachmittag zusammen gewesen ist. Das sagen sie erst jetzt. Ja, das hat sie uns erst heute früh erzählt. Heute früh, sag ich zur Frau. Das Liesel geht uns nur ganz ein. Ja, red mit ihr, sag ich. Vielleicht tragt sie es dann leichter. Und wo kann sie jetzt sein? Ja, Bettbüchel hat's dabei gehabt. Vielleicht ist es in der Kirche. Sie betet recht viel seitdem. Auf. Dankeschön, Hutter. Dankeschön, Hutterin. Geh mal, Wachtmeister. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Liesel? Sie sind von Liesel? Herr Kommissär! Von Liesel, Ich muss sie was fragen. Ich muss heim. Hey, was lässt du denn fort? Bleib da. Hab ich dich. Bist du jetzt dann geschworen? Lass mich auf. Ich tue dir doch nichts. Ja, gut, nochmal. Dass mir auch so geht wie der Sunny. Jetzt aber. Aua. Warum du zurücklaufst, möchte ich wissen. Aua. Nicht so fest, es tut weh. Von mir brauchst du dich doch nicht fürchten, Lisa. Sag jetzt. Sunny war deine beste Freundin. Stimmt doch. Mhm. Lisa, ich möchte den aufbringen, der es da hat. Das möchtest du doch auch. Oder eben nicht. Du brauchst mir bloß sagen, ob sie Sunny vor irgendwem fürcht hat. Vom Burschen, vom Bauern, von irgendeinem Menschen, hat sie dir irgendwas erzählt? Lisa, du musst. Was schaust du denn so umeinander? Wenn du das niemandem sagst, dass das von mir warst. Wer soll dir denn was anhaben wollen, wenn du der Polizei eine Auskunft gibst? Das musst sogar, Lisa, sonst wärst du eingesperrt. Versprich mir's, sonst sag ich gar nichts. Also gut, von mir aus. Ich versprich's dir. Gewiss? Ja, ganz gewiss. Aber jetzt sag mir, vor wem du Angst hast. Vor denen, die Zähne umgebracht haben. Geh weiter. Die drei Klepfe gingen sitzen doch schon im Gefängnis. Und einer liegt sogar im Krankenhaus. Die, aber die. Was? Was aber? Lisa, ich hab dir versprochen, dass keiner erfahrt. Und da auf dem Friedhof sieht uns auch niemand. Also. Komm, erzähl mir vom Sonntag. Ich bin, nachdem ich am Herrn Major das Essen gekriegt hab, zum Sannerl. Das hab mir so ausgemacht gehabt, weil ich nicht gern allein daheim bleiben wollte. Lisa. Es ist alles so ein Hitz gewesen mit dem Sannerl. Sie ist alles so gut aufgelegt gewesen. Wir haben was gespielt. Die Zanni hat sich ein Theaterstückel ausgedacht gehabt. Der Hochzeit, der wo sie nicht traut, hat's geheißen. Ja, wir haben aber kein Gewand nicht gehabt und deswegen hat's haben wir... Hat das Hochzeitsgewand von die Bar genommen. Deswegen. Jetzt erzähl weiter. Aber auf einmal haben wir gehört, dass jemand daherkommt. Wir schauen beim Fenster aus und sehen die Klepfe singen. Aber ja, da haben wir uns versteckt, dass sie uns nicht im Gewand von den Bauern sehen. Und dann? Oft haben sie gesungen und drauf sind sie ins Haus rein. Wir haben uns nicht rühren traut. Und weiter, Liesel. Oft sind sie wieder fort. Das Spulen ist ins Vergangen gewesen. Außerdem war es eh schon Zeit für die Steuer, aber da hat es mir auch schon pressiert und ich bin schnell heim. Lisa, das hätt's doch alles der Polizei sagen müssen. Na, sind die Klepfegänger ja unschuldig. Oft war da alles aufgekommen. Und die haben mir auch gedacht, vielleicht sind sie ja nochmal zurück und wenn ich oft was falsch sag, oft... Lisa, ja Gott nochmal, jetzt sagst du mir endlich, vor wem's die Fürst. Stimmt das auch noch, was du mir gesagt hast? Was? Siehst, hast du schon vergessen. Was? So, nein, ich sag's keinem. Versprochen. Sie hat allweil so spassig da wegen denen. Sie hat gesagt, sie hätt was entdeckt, was einer anzeigen müssen. Da werden die Herrschaften aber schauen, wann ich das am Bürgermeister anzeige, hat sie gesagt. Und wem's anzeigen möchte, hast du nicht gesagt? Jetzt muss ich heim. Gleich. Sag, und sonst ist dir nichts mehr aufgefallen? Hm? Ich denk noch, irgendwas Besonderes vielleicht. Bloß. Ja? Bloß gewundert habe ich mich, dass er bei der Steudier eine ist. Wer? Der Bauer. Wegen was geht der Erbe jetzt bei der Steudier eine, habe ich mir gedacht. Nicht bei der Haustür. Der. Ja, wer hätte es denn sein sollen? Der Adam. Was gibt's denn? Zirk die an. Ja, aber. Simmel! Wegen was denn? Wegen was denn, ha? Adam, ja. Psst! Wegen was denn, die mein Salal umgebracht haben? Wegen was? Das möchte ich auch gern wissen, Erber. Wegen was? Wachtmeister, am Schogafer wegen am Transport. Jawohl, Herr Inspektor. Gut. Warum hast das du, Erber? Erber! Zanni ist ein lediges Kind von dir gewesen. Mit deiner früheren Dirn. Ist wahr? Nein. Du hast was mit der Sanni gehabt und sie wollte dich aufbringen. Vor alle Leute. War's er so? Ich war's mit dem Sanal. Ich hab doch mein Sanal nicht umgebracht. Aber zugeben tust, dass du am Montag allein zum Hof zurück bist. Hä? Was jetzt? Du gibst es nicht zu. Doch. Was denn jetzt? Ich seh mich nicht mehr aussehen. Gibst das zu, Erber? Ich hab's. Gibst das nicht zu, Erber? Ich hab. Na, um Gottes Willen, Erber! Simmerl, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich hab's nicht umgebracht. Ich doch nicht. Das Polizeiauto, Herr Inspektor. Bin ich tot, oder was? Respekt nochmals. Ich kann mir vorstellen, dass das eine positive Beurteilung nach Minga geben kann. Schauen Sie, es hat ihnen ja eh keiner was nachgetragen. Es macht halt jeder mal einen Fehler. Aber dafür muss er halt gerade stehen, nicht wahr? Aber lasst mir das. Übrigens, Erber. Ich war mir zu entsinnen, dass da ein Bruder was auf dem Kerbholz hat. Ein Bruder vom Bauern, der wo bei der Marine war, soll vermisst sein. Vermisst? Vermisst ist gut. Der ist seit Juni 19 flüchtig. Und nach der Eisner-Geschichte der Minister über den Haufen geschossen und ist seinerzeit zum Tod verurteilt worden. Hat aber pflichten können, soll er auf Amerika gegangen sein. Eine interessante Familie, kann man da bloß sagen. Sagen Sie mal, der verdruckte Jutta drin, der Dr. Notch. Haben Sie mit ihm auch geredet? Was hat er Ihnen gesagt? Nix. Obwohl ich das Gefühl habe, dass er was gewusst hat. Sie allerweil mit Ihrem Gefühl. Aber lasst uns damit gut sein. Nochmals, mein Respekt. Sie sind da auch zufrieden, oder? Ja. Mir kommt es gerade so vor, als würden Sie ein bisschen skeptisch reinschauen. Was gibt's denn da? Ja, das Motiv. Ne? Das Motiv, was hat der Erbe für einen Grund gehabt, seine Pflegetochter umzubringen? Finanziell schon mal nicht. Es muss irgendetwas geben, das gegen Erm in der Hand gehabt hat. Inspektor, kommen Sie jetzt wirklich von der Münchner Polizei? Langsam habe ich meine Zweifel. Wie meinst du das? Oder von den englischen Fräulein. So kommt es doch fast vor. Als ob wir da nicht unsere Methoden hätten. Wenn er nicht rausrückt damit, zeigen wir andere Seiten auf. Hein? Aus dem holen wir ein Geständnis raus. Mord, Sexualdelikt, der kommt uns nicht mehr aus. War ja nur schöner. Ja, aber es gab dann noch eine Zeugin, die... Ach, gegen zwei... A was? Eine Zeugin? Was für eine Zeugin? Eine Freundin von der Toten, die hat eigenartige Andeutungen gemacht, denen ich nicht mehr nachgegangen bin, weil sie doch wollte... Was für eine Andeutungen? Und warum findet das nicht in ihrem Rapport? Ich hab's für ein Gerät gehalten. So, so. Und was für ein Gerät war das nachher? Dass die Ermordete etwas entdeckt hat, was nicht rechtmäßig gewesen war. Ein Gerät nennen Sie sowas? Aber da ist das Motiv ja schon in der Nähe. Ja, ja, schon, schon. Aber was war's, was entdeckt hat? Was, so es gesagt haben, wo die Herrschaften schauen werden, wenn's rauskam. Das Komische ist bloß, die Bauern sagen doch untereinander nie Herrschaft, wenn sie ihresgleichen meinen. Ah, Dürren tat das nicht und noch weniger an Kindstadt angenommene Pflegetochter. Naja, ja. Verfalle das. Das kann auch bloß so dahin gesagt sein. Aber ich bin mir sicher, dass die Zeugin noch nicht alles gesagt hat, was war's. Vor irgendwas hat die auch Angst. Wissen Sie? Die Zeugin, ne, das ist doch die Magd beim Nachbarbauern, die ja bei dem Major AD aushilft. Oder? Noch wer anders? Ja. Ja, ist es oder nicht? Was drücken Sie denn um eine Hand? Ja, auf jeden Fall muss ich... Jetzt machen Sie mal gar nichts, Herr Inspektor. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und ich werde mich positiv für irgendeine Rückversetzung in Ihr geliebtes München verwenden. Und was die restlichen Ermittlungen betrifft, können wir die getrost am Wachtmeister von Walchen überlassen. Hat eh nichts zum Tor. Dass der Erbe was damit zum Tor hat, hätte er ja selber rausfinden können. Hab mir ja eh schon gedacht, dass da noch mehr dahinter ist. Aber das Motiv, ne? Das Motiv... Jetzt geben Sie Ruhe. Was wär's denn schon gewesen sein? Da werden der Hafer gestochen haben und jetzt zusammenpackt. Ich weiß, was aus den Bauern wird, wenn sie mal eingesperrt werden. 3 Monate und sie sind nimmer wieder zu der Kenner, wenn sie sich nicht wegen der Schande zuvor schon aufgehängt haben. Der Erbe kann sich ausrechnen, was er ambliert. Und dass er Weichen nimmer sehen wird. Und seine Bauernbündler so sie auch nicht. Dass der Erbe bei denen ist, bei den Roten, das wissen sie ja. Ja, was schon. Wir haben's dann, Herr Inspektor. Und was ich einer wegen dem Walchenerfall gesagt habe, das ist ein Befehl für den Fall, dass sie es noch nicht gespannt haben. Jetzt werden sie reden, Leute. Ah oh, ja. Jetzt werden sie reden, weil ich nicht in der Andacht bin. Mhm. Aber ich kann's nicht. Jetzt wird's ja. Zeit. Ja, ja, dass er aufhört, der Verdruss, den sie es habt. Er ist nicht gewesen, Mutterin. Das sind wir da nicht. Der da nicht. Der kann doch niemand umbringen. Mutterin! Ich weiß ja auch nicht. Jetzt du auch noch. Redst jetzt du, glaubst, dass du auch... Ein Krampf. Freilich ist es nicht gewesen, wo er sich da wieder umeinander dann hat mit Sanal. War ja wie ein eigenes Kind. Ja. Aber was hat er noch allweil gehabt? Allweil mit dem vollen Rucksack auf dem Berg, mitten auf die Nacht und in der Früh mit dem Lahren wieder heim. Wenn mein Alter in der Nacht ins Holz geht, ist umdreht. Ja. Und wenn du ihn gefragt hast, ist er grob geworden. Hätte es auch nicht gebraucht. Aber er ist nicht gewinn. Was hat er mir auf der Weg gehabt? So tut einer nicht, der nichts zum Verbergen hat. Zum Verbergen? Maimo! Da haben wir nicht umeinander. Irgendwas ist da gewinn, mein Simmerl. Magst du mir's nicht sagen, Erberin? Ich weiß bloß eins, dass der Simmerl nicht gewinn ist. Der ist kein Mörder! Na, ja. Der Mo, da wartet ich nicht, ha? Der ist mein Liesel ins Dorf, Obi. Das Liesel wollte unbedingt den Todenandacht vom Sanal. Morgen wird's ja eingraben. Das wirst du da schon wissen. Ja, freilich. Mein Sanal. Der Herr Kriminalrat heute? Der ist mir zufrieden gewesen mit dir. Hast du wieder gelost, hä? Bei dir, Mann, ich muss einer Obacht geben. Das ist wahr. Mir kommt nichts aus. Und mit wem du in Walching umeinander passiert hast, krieg ich auch noch raus. Nie. Du, ich sag das. Da verstehe ich keinen Spaß. Au! Ja, ich merk schon. Geh weiter, mich friert's. Mich nicht. Bist du ein bisschen polstert? Da wenigstens. Pauli, hört auf. Okay, ja. Mitten auf der Straße. Ja, sagst du wem? Die Frage ist, ob uns wer sieht. Gib mal Ruhe. Ich geh weiter. Okay, jetzt ist mit dir. Wenn die Mutter eingeschlafen ist, geh mal zu mir auf. Wer ist das da warten? Bis dahin ist mir alles eingefroren. Geh. Ja. Aber, na, richtig erleichtert ist er mir vorkommen, der Herr Kriminalrat. Ja, es wundert mich trotzdem, dass er mir den Fall wieder genommen hat. Ist doch spaßig, oder? Schon, ja. Und spaßig war er, dass wie es heute außer bist und wie er mit dem Münner fertig gewesen ist. Dass er da auf einmal ganz aus dem Heisel gewesen ist und wie er wieder umeinander telefoniert hat. Mit allen möglichen Leuten, mit Major Rupp. Was? Und mit dem, also mit dem am längsten. Was? Und der kennt den Major Rupp? Mhm. Die sind scheinbar im Krieg zusammen gewesen. Was geredet haben, habe ich nicht mehr hören können, weil er mich zum Wimmer geschickt hat. Agnes, das hat er extra gemacht. Als wenn es mich interessiert, was er mit seinen... Nochmal. Mit dem Major Rupp von Walching. Putz dort Ohren, Pauli. Mit genau dem. Was schaust du denn so? Hat er gestern auch mit dem geredet? Ein paar Mal, ja. Geh weiter. Erst rennst, dann tritschelst wieder umeinander. Ja, mir scheint, dass ich tatsächlich hier und da ein bisschen langsam bin. Agnes... Weißt du, was mir kommt? Was hast du denn auf einmal? Gut, Herr Liesel, ich bin doch ein Rindvieh. Agnes, du hast doch ein Radl. Daheim steht's. Was brauchst du denn jetzt nur ein Radl? Du, möchtest etwa... Der Herr Kriminalrat hat's dir doch verboten. Ja, das dauert mir zu lang. Pauli, das gehört dir doch gar nicht. Jetzt auch wurscht. Ich will's mir bloß eins. Dass mich einmal im Leben mein Gefühl ausschmiert. Pauli, hat's die! Du willst doch nicht mitten in der Nacht nach Walching reinfahren! Ich fürcht mich nicht. Was ist denn das? Bauer? Bist das du? Aua! Was lauf ist denn das so, Fräulein Lisi? Sie ist Hans. Oh nein, und ich hab mich schon so gefürcht. Ging es, brauch es doch nicht. Ich hab schon gemeint, da. Borntelgrauma ist hinter mir her. Ja, nein, nicht. Aber was machst du denn da? Nicht. Aua, hilf mir. Sorry, ist der Adam schon fort? Geht's weiter, steig's auf. Sorry, du auch. Wo ist der Sturmberger? Bin schon da. Steig auf. Hier. Alle fahren uns nach. Hier. Herr Inspektor, sind Sie nicht in Dornstein? Kein Inspektor, mein Gott, dass da sind. Was furchtbar ist das? Wo ist Lisa? Wo ist Lisa? Ist sie? Ob sie ist? Nein, im Krankenhaus drängt es. Halt! Halt, nehmt sie mit! Wo fahrt sie? Halt! Nehmt sie mit! Halt! Was? Der Herr Inspektor? Das ist doch hier. Bericht, Wachtmeister. Jemand hat das Liesal umbringen wollen. Der Hopter hat schreien gehört und ist gerade noch zurechtgekommen. Ob's durchkommt, das wissen wir noch und nicht. Wer war's? Gut, Herr Inspektor, das war's keiner. Ich hab einen Wachtmeister gefragt. Ja, der Hopter hat ihn nicht erkannt im Finstern. Ein junger Kerl noch, hat er gemeint, war's. Das ist meiner Hopsen schon. Ja, mach's jetzt mal auf. Halt lieber du dein Mai, Bürgermeister. Was ist? Habt ihr eine Spur verloren? Was? Nein, da ist jetzt immer noch eine. Da kommt uns nicht mehr aus. Wir haben nachher noch was zum Reden, Bürgermeister. Das lass ich mir nicht bieten. Worauf wir gewartet, Männer? Zu! Komm uns, Wachtmeister. Ein Silberloch, das ist ein altes Bergwerk, das wo vor gute 100 Jahren aufgegeben worden ist. Komm raus, du Mörder! Du Verbrecher, Zeini, hast du auf dem Gewissen, du Hundelente? Ruhe! Ist er da rein? Da, die Spuren. Ja, und? Was steht zueinander? Meinst du, er kommt von der Loa aus? Ja, ja, Inspektor, das Überloch, das ist doch nicht bloß einfach ein Stall. Das ist ein ganz Gewirr von Höhlen und Gang und senkrechte Schachtel. Das ist zum Teil schon eingefallen. Und wissen wir, ob er nicht ein Gewehr hat? Hat er nicht, Hegit. Gehutter, wie möchtest du das wissen, gescheit, Hafer, gescheit? Weil ich schon so nah dran war, dass er herschießt nicht können. Was denn? Wer ist dabei? Wachtmeister? Alles Amt? Was meint er denn Sie? Geht's weiter, Mann! Obacht, hab ich gesagt. Es bricht ja die ganze Strecke runter. Wachtmeister, halten Sie so. Steh bleiben! Ja, Inspektor, was ist denn? Der da. Wo? Ja, was ist denn das? Ja, schauen Sie mal, der Mörtel da. Ja, was ist da? Denn? Ja, der ist doch noch keine 100 Jahre alt. Das Bergwerk ist doch angeblich schon lang aufgelassen. Ja, schon, aber der Herr Major hat ja das Bergwerk noch mal untersuchen lassen, ob es noch was hergab hat. Der Major? Ah ja. Er hat sie nach dem Krieg gekauft. Dem Major gehört das Bergwerk. Ja, warte. Aha. Und wann hat er das untersuchen lassen? Wann wird jetzt das gewesen sein? Vor gute 6 Wochen. So, jetzt darf's kommen, ist. Ja, verreck! Wir sind scheinbar in der alten Zech. Wie ist es? War in der Kirche? Man kehrt seinen Zugang, den wir wieder ausfinden. Die Stollen sehen alle gleich aus. Jetzt ist bloß die Frage, wo er hieß. Auf dem glatten Boden, da sieht ja eins nichts. Ist er da drin vielleicht eine oder da herrennt um mit den Gang auf und endlich wieder runter? Da nimmt er eine. Der ewig Bergmann. Was? Da! Steht einer. Das ist er. Der Mörder. Sau. Halt! Das ist er. Holati. Aus ist Mandal, Sau. Halt! Die ist Ochsen. Steh gleich, sage ich. Auslassen! Aus! Auslassen! Auslassen! Auslassen, hab ich gesagt. Zurück! Hitz auf! Ja, jetzt wird's doch. Das ist doch. Das gibt's so schön nicht. Der Matros, der Luis, Wer ist das? Ein Matros? Lois! Was hörst denn du da herum? Es hat doch geheißen, du warst auf Amerika, Omi. Erfahr ich jetzt einmal, wer das ist. Ist das der, der das Fräulein Lisel überfallen hat oder nicht? Melde gehorsamst, Herr Inspektor, das ist dem Erber sein Bruder. Ja, Lois. Und der andere? Lois, hast du einen gesehen? Da hinten ist er eine. Ah, also, du und du, das bringt den Mo in den Knappensturm weg. Die anderen gehen mit mir. Ja. Habt ihr den Ausgang markiert? Ja. Gut, auf geht's. Auf! Ich hab mich schon gewundert, dass die Knappen hinten bewohnt gewesen ist, wo da seit 100 Jahren kein Betrieb mehr herum ist. Und mich wundert, dass Sie überhaupt keine Ahnung davon gehabt haben wollen, dass der Erbe seinen Bruder am Berg versteckt. Oder sonst bei euch ja jeder jeden Schuss vom anderen weiß. Ja, das werden schon mehrere gewusst haben. Gell? Wenn man es denkt. Halt! Ja? Ja, was ist denn das da? Halt! Was? Ja, das da. Was meinen Sie, Herr? Ja, was ist denn? Ist das nicht ein Schafmist? Abfeig hat er gehört! Ich weiß, jetzt müssen wir ein Licht aufgehen. Ja, bloß was für uns. Die Schafe, die Zani verloren hat, haben sie ins Silberloch reinverlaufen. Wann ist das gewesen? Vor gute 6 Wochen. Und wann haben sie gesagt, dass der Major Rups Bergwerk hat untersuchen lassen? Vor gute... Das gibt's doch gar nicht. Doch. Jetzt wird mir auch klar, wenn Sanne mit die Herrschaften gemeint hat. Den Major Rupp? Ja, wen sonst? Ja, da werden die Herrschaften schauen, wenn ich das anzeige. Hat's zum Lisa gesagt. Genau. Aber was wollt's anzeigen? Mir dreht sich der Kopf. Ja, was hat denn der Lust damit zum Tor? Der hat sich doch darin versteckt. Nix, glaube ich. Der Erbe hat seinen Bruder am Berg herum versteckt. Er muss ihn an dem Tag getroffen haben, an dem sie Sani umgebracht haben. Na ja, und das hat er nicht zugeben können, weil er damit seinen Bruder aufbringen müsste, der war ja halb noch zum Tod verurteilt ist. Oder sein Lebtag nicht mehr aus dem Gefängnis rauskam. Ich hab's gewusst, dass der Simmer niemals... Ein toter Gang. Geh mal retour. Bei uns geht's nicht weiter, der Gang ist zusammengefallen. Herr Kommissär. Geht's bei euch weiter? Nein, ja, da ist eine Tür. Eine Tür ist da. Macht's keine Witz. Jo, ja, ja, das sind keine Witz, nicht da. Die Tür. Ja, jetzt spinnt's aber komplett. Freigrad. Leichten Sie mal her, Wachtmeister. Da schau her. Das ist ja... Hey, da schau her. Das sind ja Quara. Waffenlager. Illegales Waffenlager. Ja, fahr ich. Du hast noch einen Nagel verpackt. Was ist denn da drin? Ein Waffenlager. Ja, ja. Was? So ist ja, fahr ich. Jetzt nehmen wir es mal langsam. Von mir erst. Aber da, ja, der Inspektor, guck mal her, schau mal. Die Kisten da. Ja, ich sieh's. Eins von den Quara fällt. Das gibt's nicht. Und der Pistolen wird auch gleich fallen, weil ich die jetzt brauche. Zurück, da drin ist alles voll Pulver, zurück! Pulver! Ja, alles voll Pulver! Das ist explodiert! Ruhe! Ruhe! Waffmeister. Meine Haxen. Die Dirken einmal. Brucher. Ich glaub nicht, aber... Gut, mal zwei. Leid, nehmt's doch eine Vernunft da. Ja. Wenn's keiner zündet, kann's Pulver auch nicht in die Luft gehen. Hab ich recht? Ja. Also, wir müssen wieder rein. Mir klappt's. Wie blöd wäre ich sein, ich geh runter. Männer. Jeder, der mal im Feld war, weiß das, dass der Herr Inspektor recht hat. Und wenn jetzt alle noch keiner von euch mitgeht, dann kraxel ich auf alle Viere ein, wenn das sein muss. Und wenn's euch dann alle noch nicht schaut. Ha? Ah. Ich geh mit. Du, ihr geht. Sonst keiner? Na. Ah, recht. Nein, Sie bleiben draus, Wachtmeister. Ich möchte gar nicht, aber. Geh weiter. Herr Inspektor. Wenigstens einer, der schneit hat. Herr Inspektor. Eine ganze Kompanie kannst damit ausrüsten. Leicht her, Egid. Was ist denn das da für ein Zeichen auf dem Quader? B-H-O. Bund Heimat Oberland. Ja, das war doch eins für die Freikorps. Die sind ja seit dem Minga waren. Was nicht? Ja, die jetzt verboten sind. Ja, da schau her. Sie haben also ihre Waffen nicht abgeben, sondern da herin versteckt. Damit passt ja auf einmal alles zusammen. Was passt zusammen, Herr Kommissär? Ich verstehe Ihnen nicht. Pass auf. Zanni hat vor ein paar Wochen zwei Schafe verloren. Sie hat es überall gesucht und dabei wird sie in die Nähe von dem Bergwerk da gekommen sein. Gewusst hat es, dass ihr verboten gewesen ist, die Viecher in die Nähe vom Silberloch zu trennen. Sie muss alles abgesucht haben, bis davon überzeugt war, dass das Schaf bloß da im Bergwerk sein kann. Ach so, der Code also. Eben. Was tut's also? Sie hat eine Kerze genommen und hat sie auf die Suche gemacht. Auf einmal, sie ist vielleicht gerade da, wo wir jetzt sind, hat Stimmen gehört. Also sie muss fürchterlich erschrocken sein und wird sie in aller Eile ein Versteck gesucht haben. Von dem aus hat es gehört, dass mehrere Menschen etwas ins Bergwerk getragen haben. Vermutlich hat es auch die Stimme vom Major erkannt. Ja, sie hält sie weiterhin versteckt. Es darf ja nicht aufkommen, dass sie ihre Viecher in die Nähe vom Silberloch drin hat. Ach so. Und dann sieht sie das Waffenlager. Du sagst das. Das ist gar nicht blöd. Wie geht es in Einenberg? Was nicht? Ich bin nicht von Walching. Nicht? Das kann ich gar nicht glauben, was Sie da erzählen, Herr Kommissär. Zum Glauben gibt's da nichts mehr. Na, gut, er hat's vielleicht gesehen, aber er nicht Sie. Stimmt. Es geht ja auch noch weiter. Geh mal, Adam. Sag mal, Thomas. Bloß eine Frage. Bei der Gemeindetafel, da hängt doch das Reichsgesetz. Nachdem alle illegalen Waffenlager angezeigt werden müssten, dass sie strafbar macht, wer das nicht tut. Hängt schon lang da. Also bei mir hat sich noch nie wer gemeldet, dass er von dem Lager wisset. Hat sie bei dir einmal wer gemeldet? Wer soll sie gemeldet haben? Die Frage. Red nicht so blöd daher. Man darf dich noch fragen, oder? Weiß nicht, was du meinst. Ob sie bei dir einmal wer gemeldet hat, meine ich? Oh, Jungs Mädel vielleicht? Jungs Mädel? Ich frage ja bloß. Ach. Hat sie die Erbersanja einmal bei dir gemeldet? Thomas, ich frage ja bloß. Warum hat sie es denn nicht am Erbe zuerst gesagt? Weil sie sich gefürcht hat. Sie hätte Schaf nicht in die Nähe vom Silberloch rein dürfen. Und Sie meinen also, dass der Bürgermeister das nicht dem Gendarm weitergeben hat, sondern... Das mein ich. Wem hat er es dann gesagt? Dem Kriminalrat Pointner in Dornstein hat er es gesagt. Der wiederum informiert Stante Pede seinen Kriegskameraden, den noblen Major Rupp. Also, was der mal überlegt, der sich... Als erstes wird der Bürgermeister Lindinger angewiesen, aus nationalem Interesse strengstes Stillschweigen zu wahren. Und der pariert. Als nächstes, was meinst? Muss die Kleine aus dem Weg geräumt werden, oder? Genau. Ist nicht die Zirchtochter von dem Bauernbündler von dem Roden, der nie in Kirch geht und der früher als Leitgeger die Geschwollkopf von den Großbauern aufwickelt, fragt man sie. Und man fragt sie auch, ob das nicht eine ideale Gelegenheit war, auch den Erber endlich ausschalten zu können. Dass der Erbe seinen Bruder irgendwo am Berg versteckt hat, darüber redet schon das halbe Dorf. Und so ist nicht schwer, den Erbe mit der fingierten Nachricht in die Nähe vom Tatort zu locken. Und damit hockt er drin, in der Vollen, und kommt nicht mehr raus. Gut ausdenkt. Wird sich rausstellen. Übersehen haben sie schon mal, dass an dem Tag überall die Klipfegänger unterwegs sind. Wie die beim Erbe Eibruch sind, haben sie einen Plan zum ersten Mal umschmeißen müssen. Und den zweiten Fehler haben sie gemacht. Weil sie den Kajetan unterschätzt haben. Schickt man Bläden hin, ne? der sie nicht auskennt, haben sie gemeint. Wie einer aber über klarer wird, dass sie der nicht reinlegen lässt, werden die Herrschaften nervös. Und noch nervöser werden sie, wird der Kriminalrat von Dornstein einer sagt, dass ausgerechnet Sliesal, die wahrscheinlich den Mörder im Haus vom Ruppert ein- und ausgehen sehen, enge Freundin von der Toten ist. Spannst du was? Sind Sie ein Hund? Aber wann's einer jetzt täuschen? Was meinen den anderen dazu? Haben's schon mit anderen über einen Verdacht geredet? Mit dem Gendarm oder? Ich red erst dann, wenn ich einen Beweis habe, Igitt. Und bloß wenn wir den haben, der das Liesal überfallen hat, und wahrscheinlich ist derselbe, der Ad Erbersani umgebracht hat, dann werden wir beweisen können, dass der Major dahinter steckt. Da hat einer geschrien. Von da kommt's her. Ja, von da? Von da, ja. Dann komm. Obacht. Nein, da von da. Ich erwische ihn, der gehört mir. Igitt. Oh ja, er ist bewaffnet. Igitt! Bist du narrisch worden, Igitt! Igitt! Jürgle! Igitt! Gott sei Dank, ich wollte über den Schacht rum. Der Holzstück ist aber gebrochen. Helf mir, ich kann mich nicht mehr halten. Was tust du denn? Igitt! Was war das? Obacht, Herr Kommissär! Da geht's dir vorbei. Hm? Er ist auf dem Balken da gestanden. Der wollte auf mich schießen. Und ist ausgerutscht. Der Herrgott, sei ihm gnädig. Der war nie weiter weg, Igitt. Wie tief wird das sein? Hm? Ja. Gute 20 Meter. Mehr nicht. Igitt, vielleicht lebt er noch. Nimm mal Seil. Da, du. So, du sicherst mich. Hm? Weißt du, wie das geht? Ja, ja, aber. Also, so, jetzt, halt du. Fertig? Ja. Gut. Spezial. Mhm. Also, langsam. Ja. Langsam. So. Lass noch. Geht's noch, Igitt? Weili, dann senkst du was. Noch nicht. Noch ein bisschen runter. Gleich. Noch ein bisschen. Haben wir dich. Du bist es. Der Herr Irgel. Sauber. Mich friert so. Irgel, wer hat's da angeschafft? Hä? Ich blut. Ruck aus! Mama! Wer hat's da angeschafft? Mich friert. Irgel, wer hat's? Irgel! Haben sie ihn gefunden? Was? Was sagst du? Ob sie ihn gefunden haben? Ja! Igitt, ich guck auf! Spreiz dich wieder ein! Igitt, was schmeißt ein Seil auf? Bist du narrisch geworden? Sie glauben doch nicht, dass Sie unser Bund so einfach aufbringen lasst. Igitt. Haben Sie es echt gemeint? Igitt, du Drecksau. Aber das muss ich einer lassen. Igitt. So nachher wie Sie ist noch keiner dran gewesen. Igitt. Respekt, Herr Inspektor. Igitt. Und deswegen gibt's jetzt eine Beförderung. Ganz weit auf. Igitt. Hilfe! Hilfe! So, Sprengstoff. So. Und die Zündschnur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wie lang soll denn das noch dauern? Adam, komm da in den Knappenstuben runter, da drunter haben wir's warm. Jetzt sind's schon die ganze Zeit drin. Adam, meinst du ja, nicht? Ja, ich könnte ja heimgehen. Die werden schon kommen. Wenn jetzt aber... Die werden schon kommen, hab ich gesagt. Hätte ihn bloß gewarnt. Hätte ihn bloß gewarnt. Geht der mit dem Igitt. 41, 42, 43, 44, 45. Klang. So, nichts wie Hasse. Verflucht! Die Fackel! Wo ist die Fackel? Verflucht! Verflucht einmal! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Thank you. riecht. Na! Was tust du denn? Adam! Du gehst doch nicht wieder rein! Adam! Geh nicht rein! Herr Inspektor! Inspektor! Hilfe! Hilfe! Helft mir doch! Da! Da! Lindiger! Lindiger Bürgermeister! Da! Da! Da rum, du! Du bist hier rum, du! Da! Hilfe! So, was ist denn da? Da ist einfach mal ein Gang. Pauli! Pauli, ein Gang! Pauli! Den nehmen wir doch, oder, Pauli? Ja, Pauli! Pauli, da ist ein Gang! Ja? Immer da am Gang, Pauli! Geh weiter, da ist ein Gang, Pauli! Gang! Da! Die sind hier! Aber wann's weiter hinten? Hier sind's! Da können wir nichts mehr machen! Geht's weiter, Mann! Geh weiter, Adam! Was Besseres hätte ja dir nicht passieren können, Thomas. Was sagst du? Hey, sag ich was, Thomas. Na, red nicht so blöd daher. Auf, Mann! Es gab nur einen Ausgang. Und bei der Reis. Was sagst du, Luis? Einen anderen Ausgang, sagt er. Wenn sie es weit genug in den Berg eingeschafft haben, könnten sie es überlebt haben. Sie haben es nicht überlebt. Wenn sie nicht erschlagen worden sind, hat einer der Druck die Lunge zerrissen. Ja, aber wenn es einen anderen Ausgang gab, dann kann doch die Druckluft aus. Einen anderen Ausgang, Krampf. Ein Krater, Luis. Der muss seit 25 Jahren über da herum gewesen sein. Jetzt red nicht. Sag nur mal, Luis. Bei der Reis am K unten. Wo genau? Ja, wärst denn du gar nicht gescheiter, Adam? Möchtest vielleicht in die Reis einsteigen, mitten in der Nacht? War die Daumen lang eine Lawine abgekommen? Nein, nicht um die Zeit, Thomas. Um die Jahreszeit geht keine Lawine nicht ab. Jetzt, Luis, sag nur mal genau. Wo nix da! Schluss jetzt mit der Narradei. Die Suche wird abbrochen. Geht's weiter, Mann. Soll noch mehr drauf gehen? Zu. Er hat recht. Sei nicht gar so derisch. Jetzt komm! Agnes, Agnes, hilf mir doch! Agnes! Sing, Pauli. Du musst singen. Ja, Pauli. Ja. Sing, Pauli, komm. Fein sein, beieinander bleiben. Sing, Pauli, komm, sing. Geht schon. Ja. Fein sein, beieinander bleiben. Jetzt geh weiter, sing heute. Sing heute. Ja, ich sing ja schon. Fein sein, fein. Ah! Hilfe! Mach was da! Da bin ich! Da! Da! So. Und? Was hat das jetzt alles für einen Taug gehabt? Hat es das gebraucht? Der Herr Kriminalrat hat es dir doch unter den Sack gehabt. Extra, ich hab's doch gehört. Aber nein, er muss noch mal nach Weiching rein und weiter ruschen. Um ein Haar war es da noch draufgegangen. Kannst bloß froh sein, dass der... Maja, es gibt Namen, die vergisst man nicht so schnell. Dass der Donner nach dir hat zuhören lassen. Und als ob's nicht gelangt, musst du nur der ganzen Welt erzählen, dass auch der Herr Kriminalrat dahinter steckt. Mit nix an Beweis, aber nicht so viel, Pauli. weil er abgehauen ist. Der Saubär. Jetzt aber, der Herr Kriminalrat ist doch nicht abgehauen. Der sitzt beim Höllbräu und tut Mittagessen. Wenn er wieder da ist, soll es die geschlichen haben, sagt er. Ich red vom Major Rupp. Den, wenn wir gefasst hätten, war es anders. Sagst du? Sag ich, ja. Und dass er sich um seinen Gutshof in Ungarn kümmern hat müssen, sagt er. Dann kann's ja gar nichts anders als stimmen. Wenn der Major Rupp das sagt. Als ob's drum gegangen hat. Aber jetzt haben sie dich rausgeschmissen von der Polizei. Hättest du heute dein Mai gehalten? Da, das Mapperl, ist das deins? Nein, ich hab was mir gehört. Und jetzt? Was? Jetzt? Frag dich. Jetzt fährst du wieder auf Minger. Fällt dir was anderes ein? Und dir nichts einfällt? Was soll mir denn einfallen? Nix, Pauli. Nix. Walching. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Robert Hültner nach seinem gleichnamigen Roman. Zweiter Teil. Mit Peter Weiß als Inspektor Cajetan sowie Christiane Blumhoff, Andreas Borcherding, Ernst Kohen, Günther Maria Halmer, Christoph Krix, Horst Kummet, Bettina Redlich, Ursula Rehm, Jutta Schmuttermeier, Marianne Stein, Harald Teschner, Josef Thalmeier, Wolfgang Thon, Friedrich von Thun, Saskia Fester, Michael Vogtmann und Elmar Wepper. Ton und Technik: Hans Scheck und Daniela Röder, Regieassistenz: Holger Buck, Regie: Bernd Schröder. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1995.